TKKG Junior, Folge 18, Stimmen aus dem Jenseits. Es gibt keine Geister. Oder etwa doch? Das behauptet zumindest der alte Kinobesitzer Herr Ambrosius. Der hört beim Vorführen seiner alten Stummfilme nämlich neuerdings unheimliche Stimmen im Kinosaal. Doch TKKG sind sich sicher, dafür muss es eine logische Erklärung geben. Aber als sie dann die Stimmen aus dem Jenseits mit eigenen Ohren zu hören bekommen, sind auch sie verunsichert. Ruft da vielleicht wirklich der Geist der vor langer Zeit bei Dreharbeiten verschwundenen Stummfilmdarstellerin Dieter von Hohenfels um Hilfe? Ein bisschen mulmig ist TKKG schon bei diesem Gedanken, aber sie wollen der Sache auf den Grund gehen. Und dabei lösen sie ganz nebenbei einen Fall, an dem sich Kommissar Glockner und seine Kollegen bisher die Zähne ausgebissen haben. TKKG, hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Kein Weg zu weit und kein Problem zu schwer. TKKG, wir sind die Profis, bitte sehr. Tim ist der Sportliche, ist clever und sehr mutig. Für Ungerechtigkeiten hat er überhaupt nichts übrig. Karl, der Computer, hat ein super Gedächtnis. Ohne dies Wissen wären die vier ganz schön aufgeschmissen. Klößchen heißt eigentlich Willi Sauerlich. Wie viel er naschen kann, jam, sehr verwunderlich. TKKG ist völlig undenkbar. Ohne Gabi, Glockner und den Cockerspaniel Oscar. Hier sind die Profis am Werk. Wir lösen jeden Fall und klettern über jeden Berg. Kommt mit uns und erlebt die größten Abenteuer. Brennt es irgendwo, löschen wir auch jedes Feuer. An alle Gangster und Verbrecher, wir folgen euch hinauf auf die allerhöchsten Dächer. Wir kennen alle Tricks und haben ihn raus aus dem Weg. Zusammen sind wir TKKG. Hoppla. Was ist denn Könnt ihr mir die Kiste bitte abnehmen, Jungs? Die ist total schwer. Ja, klar. Gib her. Klar. Oskar hat recht, Gabi. Pass bloß auf, dass du mit dem wackeligen Hocker nicht einkrachst. Boah, ich kriege voll die fiesen Erstickungsanfälle von dem ganzen Staub. Hier müsste man echt mal durchsaugen. Wer saugt denn seinen Dachboden? So ein bisschen Staub wird dich schon nicht umbringen, Klößchen. Die ganzen Spinnen, die hier garantiert rumkriechen. Ich find's total gruselig. Wonach genau suchen wir denn eigentlich? Na, meine Oma wird doch bald 80. Wir suchen das perfekte Geschenk für sie. Und was machen wir dann hier auf eurem eingestaubten Dachboden? Ich will ihr was ganz Besonderes schenken. Omi liebt alte Filme. Und hier oben muss irgendwo noch der Filmprojektor von meinem Opa liegen. Was soll denn das Theater, Klößchen? Tut mir leid. Da war eine Spinne. Ach, Klößchen. Die hat doch mehr Angst vor dir, als du vor ihr. Na, wenigstens haben wir schon mal die alten Filmdosen gefunden. Jetzt brauchen wir nur noch den Projektor. Können wir vielleicht eine Pause machen? Vom ganzen Kistenschleppen habe ich schon ein Loch im Magen. Du hast immer ein Loch im Magen. Hat dich die Spinne etwa gebissen, Gabi? Ich sag doch, die sind total gefährlich. Nein, du Angsthase. Ich habe den alten Filmprojektor gefunden. Ach, tada! Hier, vorsichtig damit. Oh, das Teil wiegt ja eine Tonne. Ich verstehe schon, warum wir heute Digitalkameras benutzen. Ja, so schwer ist das Teil auch wieder nicht. Wow. Das Ding muss ja uralt sein. Bestimmt 200 Jahre. Quatsch, höchstens 70. Trotzdem ganz schön alt. Das stimmt. Damals waren die Filme ja auch noch alle in Schwarz-Weiß und ohne Ton. Keine Farbe und kein Ton? Boah, und dafür racker ich hier den ganzen Tag wie ein Verrückter? Naja, diese alten Filmaufnahmen haben für meine Oma doch eine ganz besondere Bedeutung. Darauf kann sie ihre ganze Familie noch einmal sehen und sich selbst als junges Mädchen bewundern. Schön und gut. Aber wie funktioniert das Gerät denn jetzt? Ich dachte, ihr hättet vielleicht eine Idee. Wir? Woher sollen wir denn wissen, wie dieser Steinzeitapparat anspringt? Du weißt doch sonst auch immer alles, Karl. Haha, sehr witzig. Ich würde es ja im Internet nachgucken, aber der Empfang ist hier oben nicht so toll. Vielleicht hat Tim ja einen Geistesblitz. Wo steckt der überhaupt? Tim hatte sich keinesfalls vor der staubigen Dachbodensuchaktion gedrückt. Morgen, Frau Blaschke. Guten Morgen, Tim. Ganz im Gegenteil. Er hätte seine drei Freunde liebend gern bei der Suche nach dem alten Filmprojektor unterstützt. Doch er hatte seiner Mutter versprochen, ein paar Besorgungen für sie zu machen, da sie mit einer heftigen Sommergrippe das Bett hüten musste. Du holst bestimmt den Hustensaft für deine Mutter ab, oder? Geht es ihr immer noch so elend? Nee, ihr geht's schon viel besser. Danke der Nachfrage. Der Arzt hat ihr noch eine Woche Bettruhe verordnet. Oh. Aber dann sollte sie wieder auf den Beinen sein. Die Arme. Sie hatte es ja letzten Winter schon so schlimm. Ja. So eine Sommergrippe kann sehr unangenehm sein. Hm. Hier, ich pack dir noch ein paar Taschentücher dazu. Danke, Frau Blaschke. Mhm. Das macht dann bitte 10,45 €. Hier, bitte sehr. Danke, Tim. So, dein Wechselgeld. Sag deiner Mutter bitte schöne Grüße und gute Besserung. Richtig aus. Ich verstehe das überhaupt nicht. Oh, entschuldigen Sie. Ich habe Sie nicht gesehen. Ach, es kann nicht sein. Ist alles in Ordnung? Wieso können Sie sprechen? Der alte, klapperdürre Mann mit den wirren weißen Haaren schien den Zusammenstoß mit Tim kaum bemerkt zu haben. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ach, mir kann niemand helfen, Junge. Sie können sprechen. Wieso können Sie auf einmal sprechen? Wen meinen Sie? Na, die Schauspieler in meinen Filmen. Ich weiß zwar nicht, von welchen Filmen Sie reden, aber wäre ja irgendwie voll öde, wenn Schauspieler nicht sprechen könnten, oder? Meine Filme sind Stummfilme, verstehst du? Ah. Und in denen können die Schauspieler normalerweise nicht sprechen. Aber neuerdings können sie es doch. Ich kann mir das nicht erklären. Aber das kann doch gar nicht sein. Ach, hallo, Herr Ambrosius. Hier habe ich die Tabletten, die Ihnen der Doktor verschrieben hat. Danke. Der Junge glaubt mir nicht. Niemand glaubt mir. Aber es ist wahr. Ich habe sie klar und deutlich gehört. Die Stimmen aus dem Jenseits. Stimmen aus dem Jenseits? Was ist denn mit dem los? Kennen Sie den Mann, Frau Blaschke? Am besten, Sie gehen jetzt erstmal wieder nach Hause und legen sich ein Stündchen aufs Ohr, Herr Ambrosius. Sie halten mich auch für verrückt, nicht wahr? Alle halten mich für verrückt. Aber ich schwöre es Ihnen, die Schauspieler in meinen Stummfilmen sprechen plötzlich. Nach all den Jahren. Bitte, Herr Ambrosius, Sie müssen Ihre Tabletten einnehmen. Ich brauche keine Tabletten. Ich brauche Hilfe! Wieso hilft mir denn keiner? Oh Gott. Was mache ich denn bloß? Aber Herr Ambrosius! Der arme Mann. Was hat er denn? Ihm gehört das alte Stummfilmkino ein paar Straßen weiter. Es soll abgerissen werden. Ich glaube, er kommt nicht so gut damit klar. Aber was meinte er damit, als er sagte, dass die Schauspieler in den Stummfilmen plötzlich sprechen können? Das bildet er sich ganz sicher nur ein. Ich fürchte, er hat wirklich den Verstand verloren. Traurig sowas. Mach's gut, Tim. Und was, wenn nicht? Was, wenn er wirklich Stimmen gehört hat und ihn alle zu Unrecht für verrückt erklären? Mal ganz ehrlich. Stimmen aus dem Jenseits. Das hörte sich schon ein bisschen verrückt an. Trotzdem ließ Tim die seltsame Begegnung mit dem kauzigen Kinobesitzer keine Ruhe. Er brannte darauf, seinen Freunden davon zu erzählen. Aber vorher musste er natürlich erstmal seiner Mutter den Hustensaft vorbeibringen. Gabi, Klößchen und Karl waren unterdessen immer noch damit beschäftigt, im Wohnzimmer der Glockners den Filmprojektor zum Laufen zu kriegen. Allerdings ohne großen Erfolg. Nein, du musst das da reinstecken, nicht da vorne. Aber das haben wir doch schon versucht. Und was passiert, wenn ich hier ziehe? Oh nein! Nicht schon wieder. Ja, tut mir leid. Soll ich noch mal versuchen? Nee, du fasst das Ding am besten nicht mehr an mit deinen Schokotatzen. Schokolade hilft mir beim Nachdenken. Regt die Gehirnströme an. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Na, dann muss es ja stimmen. Ja. Tag, Herr Glockner. Gabi. Hallo, Herr Glockner. Hallo, Kinder. Gabilein, hast du meinen Autoschlüssel irgendwo gesehen? Ich muss dringend zu einem Einsatz. Oh, schade. Ich habe gehofft, dass du uns dabei helfen könntest, den Filmprojektor in Gang zu bringen. Tut mir leid, mein Schatz, aber ich habe wirklich keine Zeit. Was ist denn passiert, Herr Glockner? Darüber darf ich eigentlich nicht mit euch sprechen. Aber sagt mal, Marie Baurich, die geht doch in eure Klasse, oder? Ja. Klar, die ist allerdings seit 2 Tagen nicht in der Schule gewesen. Vielleicht hat sie sich auch diese blöde Sommergrippe eingefangen. Tja, wenn es nur das wäre. Wieso? Ist dir irgendwas zugestoßen? Na, es sieht leider so aus, als ob das arme Mädchen entführt wurde. Was? Ihr Vater ist doch dieser Bankdirektor, oder? Ja, Maries Eltern sind sehr wohlhabend. Und die Entführer haben das offenbar gewusst. Oh Mann. Du musst sie unbedingt schnappen, Papi. Und dafür sorgen, dass Marie wieder heil nach Hause kommt. Ja. Das habe ich auch ganz fest vor. Aber dafür muss ich jetzt erstmal dringend meinen Autoschlüssel finden. Ah, guck mal. Oskar hat ihn gefunden. Fein gemacht. Bravo, du pfiffiger kleiner Kerl, du. Danke. Ja, mein Oskar hat's echt drauf. Vielleicht kennt er sich ja auch mit uralten Filmapparaten aus. Ja, klar. Erst vor kurzem hat er ja auch unsere Spülmaschine repariert. Das sollte kein Problem für ihn sein. Das wär's. Der war gut. Na gut, ihr Quatschköpfe, ich bin da mal weg. Es wird heute wahrscheinlich spät werden. Okay. Wir drücken die Daumen, Papi. Ciao. Tschüss. Oh, hallo, Herr Glockner. Tut mir leid, Tim. Ich hab's eilig. Und tschüss. Hi, Leute. Hi. Hallo, Tim. Hi, Tim. Scheint ja echt was Ernstes zu sein, wenn dein Vater nicht mal Zeit hat, mir guten Tag zu sagen. Das hat er nicht böse gemeint, Tim. Aber er hat's wirklich total eilig. Marie Baurich ist wahrscheinlich entführt worden. Was ist los? Und wenn Gabis Papa die Entführer nicht ganz schnell schnappt, wer weiß, ob sie Marie dann nicht... Klößchen! So was darfst du nicht mal denken. Ach. Bei Kommissar Glockner ist der Fall doch in den allerbesten Händen. Genau. Papi wird das schon machen. Wir müssen jetzt erstmal unseren eigenen Fall hier lösen. Welchen Fall? Hast du vielleicht eine Ahnung, wie man diesen Projektor hier zum Laufen bringt? Wir haben nämlich keine. Nicht die blasseste. Tut mir leid. Schade. Aber ich habe gerade jemanden kennengelernt, der es mit Sicherheit kann. Nachdem Tim seinen Freunden von der Begegnung mit dem seltsamen Kinobesitzer Ambrosius erzählt hatte, schwangen sich TKKG kurzerhand auf ihre Fahrräder und machten sich auf den Weg zu dem runtergekommenen Stummfilmkino am anderen Ende der Stadt. Gabi hatte den Filmprojektor auf Oskars Platz in ihrem Fahrradkorb verstaut, sodass dem kleinen Cockerspaniel nichts anderes übrig geblieben war, als seinem Frauchen schwanzwedelnd hinterherzulaufen. So, da wären wir. Sieht ja nicht gerade einladend aus. Eher wie eine Ruine. Ich schätze, deswegen soll es ja auch abgerissen werden. Du bist ja völlig aus der Puste, mein Süßer. Ich glaube, ich sollte dich in Zukunft öfter mal wieder nebenher laufen lassen. Oh ja, du sagst es, Oskar. Das ist Tierquälerei. Und Klößchenquälerei ist es auch. Bei der Hitze so zu rasen. Oh Mann. Ich brauche jetzt dringend eine Erfrischung. Na los, lasst uns mal reingehen, Leute. Ja. Oh, ein Eiswagen. Das ist jetzt genau das Richtige. Hey, wo willst du denn hin, Klößchen? Na, ich hol mir eine Kugel. Oder zwei. Oh. Seht ihr, Oskar will auch ein Eis. Du kannst dir doch bestimmt auch was im Kino kaufen. In der Bruchbude? Nee, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Lieber die Kugel Eis in der Hand, als den Spatz auf dem Dach. Oder wie das auch heißt. Oh. Komm, Oskar, wir gehen. Und schon lief Klößchen mit Oskar auf den pink lackierten Eiswagen zu, der vor einer alten Fabrikhalle parkte. Das gibt's doch gar nicht. Alle Nase lang säuft der Motor ab. Und dieses blöde Gebimmel lässt sich einfach nicht ausschalten. Na also, geht doch. Hallo, ich hätte gerne eine Kugel in der Waffe. Oder was soll's, lieber 3. Zieh Leine, Dickerchen, gib kein Eis. Der unfreundliche, breitgebaute Mann mit dem ungepflegten Bart und einem kleinen Muttermal unterm rechten Auge knallte die Motorhaube zu und setzte sich grummelnd hinter das Steuer des Eiswagens. Ich krieg die Krise! Das hier ist doch eindeutig ein Eiswagen. Wieso gibt's dann kein Eis? Hast du Bohnen in den Ohren? Kein Eis heute! Tut dir bestimmt mal ganz gut. Zisch ab und nimm bloß deine Flohschleuder damit. Frechheit. Na komm, Oskar. Und wo ist jetzt dein Eis? Er wollte mir keins verkaufen. War total gemein, der Typ. Aha. Echt seltsam. Sah auch gar nicht aus wie ein Eisverkäufer. Und glaubt mir, ich kenne mich mit Eisverkäufern aus. Es wird langsam spät, Leute. Wir sollten endlich reingehen. Na gut, meinetwegen. Vielleicht gibt's da drin ja wenigstens Popcorn. Die Lobby des alten Stummfilmkinos lag im Halbdunkel und hatte ihre besten Zeiten längst hinter sich. Ist ja wie ausgestorben hier drin. Der weinrote Samtteppich war mit dunklen Flecken übersät. Die Holzbalken an den Wänden hatten riesige Risse. Irgendwie unheimlich. War vielleicht keine so gute Idee. Ja. In der Luft lag ein ziemlich unangenehmer, muffiger Geruch. Hallo? Ist hier jemand? Herr Ambrosius? Scheint keiner da zu sein. Vielleicht sollten wir wieder... Hey, ihr da! Wer seid ihr? Was habt ihr hier zu suchen? Tag, Herr Ambrosius. Ich bin's, Tim. Wir haben uns heute Morgen in der Apotheke gesehen. Stimmt. Und was wollt ihr hier? Euch über einen irren alten Zausel lustig machen? Auf keinen Fall. Nein, das würden wir nie tun. Nein, würden wir nicht. Wir wollten Sie um Rat fragen. Ja. Ach ja? Wir haben hier diesen alten Filmprojektor und kriegen den einfach nicht zum Laufen. Meine Oma wird bald 80 und... Oh, das ist ja ein Kodascope 8 in hervorragendem Zustand, wie es aussieht. Oh, was für ein Prachtstück. Darf ich mal sehen? Ja, klar. Gerne. Stellt ihn auf die Glasvitrine. Hilf mir mal, Tim. Ja. Was für ein wunderschöner Projektor. Sowas wird heutzutage gar nicht mehr hergestellt. Bisschen seltsam, der Kerl, oder? Ja, total. Was gibt es denn da zu flüstern? Nichts. Wir haben uns nur gefragt, ob wir uns einen Film angucken könnten. Ja. Ich habe nämlich noch nie einen Stummfilm gesehen. Ich auch nicht. Ihr interessiert euch für Stummfilme? Das ist ungewöhnlich für Menschen in eurem Alter. Ihr guckt doch normalerweise alles viel lieber auf diesen winzigen Plastikteilen an. Also, na ja... Die sind... Aber ich finde es großartig, dass ihr eine Liebe zu den Klassikern habt. Wollt ihr vielleicht eine kleine Führung durch mein Kino? Ja, klar. Warum nicht? Gerne. Ja, das wäre voll nett. Dann sollt ihr sie bekommen. Das Prachtexemplar hier, das schaue ich mir später in aller Ruhe an. Vermutlich muss der Projektor nur ein bisschen gereinigt werden und dann läuft er wieder wie am Schnürchen. So was hatten wir gehofft. Na dann, alle mir nach. Okay. Stolz führte der alte Mann TKKG in den Vorführsaal seines heißgeliebten Stummfilmkinos. Guck mal. Willkommen im Allerheiligsten, dem Vorführsaal. Wow, sieht sehr elegant aus. Richtig, mein Junge, richtig. Mein Vater hat damals jeden Zentimeter dieses Kinos selbst entworfen. Hm. Maßarbeit. Keine Massenware. Beeindruckend. Ist auch alles gar nicht so abgerockt wie vorne. Und wieso steht da ein Klavier? Ach, das gute alte Stück. Früher, als ich noch jung war, habe ich jeden Abend auf diesem Klavier gespielt und die Stummfilme begleitet. Aha. Ja, so hat man das damals gemacht. Sie meinen, Sie haben live zum Film gespielt? Selbstverständlich. Der erste Tonfilm, The Jazz Singer, kam 1927 raus. Ah. Ja, davor gab es keinen Ton im Kino. Also auch keine Musik. Ja. Und darum haben die Kinobesitzer selbst für die Begleitmusik gesorgt. Wow, das ist ja cool. Aber echt? Ja, das war auch cool. Leider macht es mir die Arthrose in den Händen so gut wie unmöglich zu spielen. Darum habe ich vor kurzem erst diese Lautsprecher hier einbauen lassen. damit man die Musik vom Band abspielen kann. Jetzt würde ich wirklich unheimlich gerne einen Film sehen. Ihr auch? Ja, unbedingt. Auf jeden! Ach, ich weiß nicht, Kinder. Im Moment ist das, glaube ich, keine besonders gute Idee. Oh. Bitte, Herr Ambrosius. Etwa wegen der Stimmen, von denen Sie heute Morgen erzählt haben? Den Stimmen aus dem Jenseits? Sprechende Geister oder was? Und was sagen die so? Ich bin der böse Kinogeist, der jedem, der gern Witze reißt, mit Anlauf in die Nase beißt. Ach, ja. Mach dich nur über mich lustig, mein Junge. Dir wird das Lachen schon noch vergehen, wenn du die Stimmen erst mal gehört hast. Klößchen wollte sich bestimmt nicht über sie lustig machen, Herr Ambrosius. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Aber Sie müssen zugeben, dass sich das alles ein bisschen merkwürdig anhört mit diesen angeblichen Stimmen. Finde ich auch. Ach, ich hätte mir gleich denken können, dass ihr mir nicht glaubt. Und dass ihr mich, genau wie alle anderen, nur für einen verrückten alten Spinner haltet. Das tun wir nicht, Herr Ambrosius. Nein, wirklich nicht. Nee. Naja. Bitte zeigen Sie uns einen Film. Wenn wir die Stimmen mit eigenen Ohren gehört haben, dann können wir Ihnen vielleicht helfen. Ja, genau. Bitte, bitte. Na gut. Meinetwegen. Ich zeig euch einen Film. Ja! Super! Cool. Ja. Aber unter einer Bedingung. Falls ihr vor lauter Schreck schreiend aus dem Kino rennt, gebt nicht mir die Schuld dafür. Nachdem Herr Ambrosius TKKG auf die besten Plätze geführt hatte, begab er sich in die Vorführerkabine, verdunkelte den Saal und startete seinen Lieblingsklassiker »Der Geist der Lady McGillen«. Der rotsamtene Leinwandvorhang hob sich langsam nach oben und der Projektor warf sein grelles Licht auf die Leinwand. Fasziniert verfolgten die Kinder, naja, alle bis auf Klößchen, das gestenreiche Schauspiel der stark geschminkten Darsteller, die zwar ihre Lippen bewegten, aber keinen einzigen Mucks von sich gaben. Stattdessen wurden immer wieder Tafeln eingeblendet, auf denen in verschnörkelter Schrift stand, was die einzelnen Schauspieler gerade gesagt hatten. Oscar war schon nach den ersten Minuten tief und fest auf Gabis Schoß eingeschlafen. Und Klößchen schien auch kurz davor zu sein. Ist das öde. Ich dachte, da geht's um Geister bei dem Schinken. Ist ja doch nur so eine blöde Liebesschnulze. Psst. Sei still, Klößchen, und pass auf. Worauf denn? Passiert ja nix. Oh Mann, mir ist langweilig. Ich werd verrückt. Guckt euch mal die beiden Mädchen an, die da ein Tänzchen aufführen. Das könnten glatt Gabis Schwestern sein. Stimmt, die sind genauso niedlich wie du, Gabi. Niedlich? Das will ich nicht gehört haben. Oh, das habe ich doch nicht böse gemeint. Sie sehen einfach, sie sind ziemlich hübsch. Ja, irgendwie schon. Na. Und sie können sich toll bewegen. Ich weiß nicht, das sieht doch total übertrieben aus. Und die Schminke, die ist auch ein bisschen albern. Ach, du alter Kunstbanause. Ja. Die Schauspieler in den Stummfilmen konnten sich damals nicht durch Sprache ausdrücken, sondern nur durch ihre Gesten und ihre Blicke und so weiter. Also, mein Fall ist das nicht. Wie die mit den Augen rollen, das ist doch total drüber. Psst, habt ihr das auch gehört? Was? Meinst du Klößchens dumme Kommentare? Nein, hört doch mal genauer hin, Leute. Oh. Jetzt höre ich es auch. Ja. Oh. Wo kommt das her? Das kommt von der Leinwand. Herr Ambrosius hatte recht. Ja. Das ist so unheimlich. Hier spukt es. Ach was. Das ist wirklich gruselig. Vielleicht sind das doch Geister. Die aus dem Jenseits zu uns sprechen. Nein, es gibt keine Geister. Es muss eine logische Erklärung für dieses Phänomen geben. Ja, hoffentlich. Oh Mann. Da stimme ich Karl zu. Aber vor allem steht jetzt fest, dass Herr Ambrosius nicht verrückt ist und es die Stimmen wirklich gibt. Los, lasst uns rausfinden, woher die kommen. Ja, gute Idee. Wenn's sein muss. Aufgeregt hatten sich die Kinder zu Herrn Ambrosius in die enge Vorführerkabine über dem Kinosaal gequetscht und waren wild entschlossen, dem Rätsel der seltsamen Stimmen auf die Spur zu kommen. An der Filmrolle kann es nicht liegen, Kinder. Die habe ich doch jetzt schon zum 100. Mal ganz genau unter die Lupe genommen. Das ist ja komisch. Das kannst du aber laut sagen. Ich glaube, hier spukt's wirklich. Ach, Quatsch, Klößchen. Sowas wie Gespenster und Geister gibt es nicht. Hey. Da wäre ich mir nicht so sicher. Seht ihr? Wollen Sie etwa sagen, dass... Das ist doch Unsinn. So. Ja. So. Hier. Seht mal. Das hier ist das Original-Filmplakat von Der Geist der Lady MacGillan. Ja? Und? Naja, es gab damals viele Gerüchte über die Dreharbeiten zu diesem Film. Mysteriöse Dinge sollen da vor sich gegangen sein. Irgendwas mit... Ach... Na? Ich erinnere mich nicht mehr so gut. Denken Sie nach, Herr Ambrosius. Sie kommen schon drauf. Ja, ja, ja. Moment. Ah, ja, jetzt fällt es mir wieder ein. Es hatte was mit den beiden Hauptdarstellerinnen zu tun. Sie meinen die zwei Mädchen, die so toll tanzen konnten? Ja, ja, genau. Das waren Schwestern. Die von Hohenfels Mädchen. Hohenfels. Weltberühmte Kinderstars. Rita von Hohenfels und, wie hieß die andere noch? Dieter von Hohenfels. Karl? Wow, Karl! Woher weißt du das denn? Steht doch auf dem Plakat. Ja, ja, natürlich. Ach, wo habe ich bloß meinen Kopf? Und was war jetzt mit den beiden? Sie lebten beide hier in der Gegend. Und dann ist etwas Furchtbares passiert. Was denn? Ja, die eine Schwester, die jüngere, Dieter, die ist während der Dreharbeiten unter mysteriösen Umständen spurlos verschwunden. Ja. Und meines Wissens ist sie auch nie wieder aufgetaucht. Nein. Manche Klatschreporter haben später behauptet, der Geist der verlorenen Schwester würde jeden heimsuchen, der sich den Film anschaut. Die Stimme, die wir eben gehört haben, das war doch ein Mädchen. Ja, genau. Allerdings. Ich hab's euch doch gesagt. Das war eine Geisterstimme. Ja, das ist doch mein Reden. Oh Mann. Klößchen. Es gibt doch aber keine Geister. Genau. Wir müssen einfach mehr über diese Rita von Hohenfels herausfinden. Und über ihre verschwundene Schwester Dieter. Schon dabei. Wie? Manchmal sind diese winzigen Plastikteile doch zu etwas zu gebrauchen, Herr Ambrosius. Naja, das habe ich vorhin ja auch nicht ganz ernst gemeint. Ich habe Rita und Dieter von Hohenfels mal eben im Internet gesucht. Aber die Einträge sind wohl nicht mehr ganz aktuell. Wow! Laut meinem Handy müssten die beiden inzwischen über 100 Jahre alt sein. Ja, das käme hin. Ja, ja. Über 100? Wahnsinn. Ob die überhaupt noch leben? Oder zumindest die eine, diese Rita. Die andere ist ja wahrscheinlich damals... Ja, ihr wisst schon. Ich hab was gefunden. Rita von Hohenfels lebt wohl tatsächlich noch. Oh, echt? Was? Zeig mal her. Hier. Wow. Ja, das stimmt wirklich. Wenn wir mehr über ihre Geschichte herausfinden wollen, sollten wir ihr mal einen Besuch abstatten. Steht da was, wo sie lebt? Sie ist über 100 Jahre alt, Tim. Was glaubst du wohl? Na klar. Das hätte sich Tim natürlich denken können, dass eine über 100 Jahre alte Dame nicht mehr allein zu Hause wohnt. Rita von Hohenfels lebte in einer sogenannten Seniorenresidenz und die freundliche Dame am Empfang begrüßte die Kinder sehr herzlich, als sie sich nach der betagten Schauspielerin erkundigten. Oscar musste allerdings draußen vor der Tür warten. Für Hunde war das Betreten der vornehmen Einrichtung leider nicht gestattet. Da wird sich Frau von Hohenfels aber freuen. Sie kriegt nicht so oft Besuch. Aber bitte wundert euch nicht, Kinder. Von Zeit zu Zeit ist die Gute ein bisschen... Nun ja, neben der Spur. Was meinen Sie damit? Naja, im Alter werden die Leute manchmal etwas wunderlich. So, da wären wir auch schon. Hört ihr? Sie singt mal wieder. Das tut sie leidenschaftlich gern. Sollte sie vielleicht lieber lassen. Da kriegt man ja Ohrenschmerzen bei dem Gejaule. Besonders schön kann sie wirklich nicht singen. Aber sie liebt es über alles. Oh Mann, das tut richtig weh in den Ohren. Ich würde der guten Frau knallhart die Wahrheit sagen. Nachher tut sie noch jemandem was damit an. Du verstehst es einfach nicht, Klößchen. Hä? Was soll ich denn jetzt schon wieder nicht verstehen? Dass es manchmal besser ist, nicht die Wahrheit zu sagen. Und lieber zu einer kleinen Notlüge zu greifen. Lüge? Genau. Ja. Rita von Hohenfels ist über 100 Jahre alt. So viel Action und Abwechslung wird sie ganz sicher nicht mehr haben. Und wenn das Singen ihr so viel Freude bereitet, dann sollte man ihr diese Freude auf gar keinen Fall verderben. Das hast du sehr schön gesagt. Oh, und ich habe mal wieder dermaßen auf dem Schlauch gestanden. Du hast natürlich vollkommen recht, Gabi. Kannst du mir noch mal verzeihen? Bitte, bitte, bitte, bitte. Na gut, ausnahmsweise. Aber jetzt lasst uns da endlich reingehen. Okay, na dann wollen wir mal. Frau von Hohenfels? Hallo? Hier ist Besuch für Sie. Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ich habe hier 4 Fans Ihrer alten Filme mitgebracht, Frau von Hohenfels. Hurra, hurra. Wie wunderbar. Diese Kinder hier sind große Bewunderer von Ihnen. Echte Fans sozusagen. Fans. Ach, wie allerliebst. Für meine treuen Fans habe ich doch immer Zeit. Tretet ein, bringt Glück herein. Gut, dann lasse ich euch jetzt mal allein. Wenn irgendetwas ist, braucht ihr nur den Klingelknopf hier zu drücken. Viel Spaß! Danke. Bis gleich. Schönen Tag noch. Und ihr seid wirklich und wahrhaftig Fans von mir? Seid ihr dafür nicht ein ganz kleines bisschen zu jung? Ach was, im Gegenteil. Ich kenne massenhaft Leute in unserem Alter, die voll auf sie abfahren. Ja, besonders auf ihre coolen, schön gesungenen Songs. Wir warten alle sehnsüchtig darauf, wann sie endlich ihre erste Platte veröffentlichen. Gibt's eigentlich schon Videos von ihnen im Web? Ich habe zwar nicht alles verstanden, was du da eben gesagt hast, mein Junge, aber dass du ein sehr charmanter Lügner bist, das habe ich trotz allem durchschaut. Nein. Ich bin zwar nicht mehr die Jüngste, aber ich gehöre noch lange nicht zum alten Eisen. Und ich weiß sehr genau, dass das Singen nicht gerade meine Stärke ist. Ja. Ich finde, Sie haben eine sehr besondere Stimme, Frau von Hohenfels. Sehr besonders. Das hast du wirklich reizend ausgedrückt, Kindchen. So freundlich haben wir das die Filmproduzenten damals nicht zu verstehen gegeben. Als der Tonfilm erfunden wurde, war meine Karriere von einem Tag auf den anderen beendet. Aber warum? Nach unseren Informationen waren Sie und Ihre Schwester Dieter doch damals so etwas wie echte Kinderstars. Ja, sie waren beide unheimlich hübsch und konnten wahnsinnig toll tanzen. Eben. Absolut. In der Geist der Lady McGillen haben sie alle anderen an die Wand gespielt. Ja. Ach je, habt ihr euch wirklich diesen alten Schinken angesehen? Der war, weiß Gott, nicht gerade ein Meisterwerk. Das sehe ich genauso. Küsschen. Was denn? Euer Freund hat doch recht, Kinder. Der Film war scheußlich. Aber für Dieter und mich war er dennoch der große Durchbruch. Die Zuschauer haben uns geliebt. Und ich habe danach noch in unzähligen anderen Filmen mitspielen dürfen. Moment mal. Sie sagen, Sie haben danach noch in weiteren Filmen mitgespielt. Das heißt also, dass Ihre Schwester bei den Dreharbeiten zu Der Geist der Lady McGillen tatsächlich verschwunden ist? Ihr habt die alte Räuberpistole vom angeblichen Verschwinden meiner Schwester also auch gehört. Was soll das heißen? Ihre Schwester ist damals gar nicht spurlos verschwunden? Genau das soll es heißen, mein Junge. Sie wohnt gleich im Zimmer nebenan und ist quicklebendig. Nebenan? Das mit ihrem Verschwinden, das war damals nur eine Ente. Was? Ente? Hä? Oh, ich stehe schon wieder auf dem Schlauch. Was hat denn diese Geschichte jetzt mit Enten zu tun? Ente nennt man eine Falschmeldung in der Zeitung, Klößchen. Ach ja, oh Mann. Die Geschichte vom Verschwinden meiner Schwester war reine Erfindung. Der Produzent des Films hatte Sorge, dass sein mittelmäßiges Werk zu wenig Anklang beim Publikum finden könnte und hat deshalb die grausige Geschichte an die Presse weitergegeben, um die Besucherzahlen des Films zu steigern, was schließlich auch funktioniert hat. Tja. Von Horrorgeschichten werden die Menschen angezogen wie die Motten vom Licht. Und wie hat man dann später begründet, dass ihre Schwester wieder aufgetaucht ist? Ach, gar nicht. Hä? Für die Öffentlichkeit blieb Dieter ganz einfach verschwunden. Ach so. Was? Die ganze Zeit? Ihr wart das damals ganz recht. Ihr hat das Film mit Drehen ohnehin niemals so viel Freude bereitet wie mir. Die Leute sind scharenweise ins Kino gerannt, um das arme kleine Mädchen auf der Leinwand zu sehen, das auf so tragische Weise ihre Schwester verloren hatte. Ich war auf dem besten Weg, ein echter Kinostar zu werden, bis dann, wie gesagt, eines Tages der Tonfilm erfunden wurde. Das verstehe ich nicht. Warum wollte sie denn dann plötzlich niemand mehr sehen? Ums Sehen ging es wohl weniger. Aus mir war inzwischen eine durchaus ansehnliche junge Dame geworden. Nur leider hatte ich es nicht so sehr mit dem Singen. Oh, nee. Hä? Schlauch Nummer 3. Ich denke, Singen ist ihre große Leidenschaft. Oh ja, das ist es in der Tat. Aber wie du ja sicher selbst schon bemerkt haben wirst, bin ich alles andere als eine begnadete Sängerin. Naja, also so übel ist es. Für die große Karriere im Tonfilm hat es jedenfalls für mich nicht ausgereicht. Trotzdem liebe ich es zu singen. Und ich lasse mir das von niemandem verbieten. Aber eines verstehe ich immer noch nicht. Da es nicht Dieter gewesen sein kann, wessen Stimme haben wir dann vorhin im Kino gehört? Ja. Eindeutig keine Geisterstimme. Das ist jetzt ja wohl klar. Meier 3, bitte kommen. Hä? Unfall auf der Platanenallee. Meier 3, kommen. Ach, dir schon. Was war das denn? Sie verfolgen uns. Hey, Meier 3, sind unterwegs. Die Geisterstimme. Quatsch. Klößchen, ganz ruhig. Was seid ihr nur für schreckhafte junge Leute? Hä? Das waren keine Geisterstimmen, sondern nur die Stimmen, die aus meinem Plattenspieler kommen. Was? Stimmen aus dem Plattenspieler? Das klingt ehrlich gesagt schon ein bisschen merkwürdig. Seit ich in den Westflügel umziehen musste, habe ich diese Störgeräusche, wie sie der Hausmeister nennt. Gleich nebenan ist die Polizeiwache und die benutzen diese Funkgeräte. Wie jetzt? Die Funkwellen strahlen angeblich gelegentlich auf meinen Plattenspieler rüber. Das ist schon ein wenig lästig, aber... Leute, ich hab's! Was hast du? Die Lösung des Rätsels. Rätsel? Ach ja? Na dann raus damit! Worauf wartest du noch? Wir müssen sofort zurück ins Kino. Es geht um Leben und Tod. Herr Ambrosius, schnell! Schalten Sie Ihre Lautsprecher ein. Ja, was ist denn los, mein Junge? Du siehst ja aus, als hättest du ein Gespenst gesehen. Ganz im Gegenteil. So? Ich weiß jetzt, woher die Stimme in ihren Stummfilmen kommt. Und ich weiß sogar, zu wem sie gehört. Oh! Jetzt sag es doch endlich, Karl. Ja, was soll denn die Geheimniskrämerei? Jetzt spuckt's schon aus. Nur noch einen Moment Geduld, Leute. Herr Ambrosius, bitte tun Sie, was ich sage. Drehen Sie Ihre Kinolautsprecher so laut auf, wie es geht. Aber diesmal bitte ohne Film und ohne Musik. Einfach nur aufdrehen? Ohne Musik? Also, ich verstehe nicht. Sie werden es verstehen. Tun Sie es bitte. Na gut, wie du willst. Hä? So. Ich kapiere nicht, was das bringen soll, Karl. Psst, hört genau hin. Okay. Also, ich höre nichts. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Nix. Jetzt warte doch mal. Psst. Ruhig. Da, da ist es. Das ist doch... Potzblitz. Yes, ich wusste es. Marie? Ist das etwa Marie Baurich? Ja. Wer ist denn Marie Baurich? Die entführte Tochter eines Bankiers. Mhm. Gabis Papa und seine Kollegen suchen gerade verzweifelt nach ihr. Ja. Ich verstehe nur Bahnhof. Gabis Vater ist Kriminalkommissar. Ja, der Allerbeste. Ach so. Du hast Marie gefunden, Karl. Naja, noch nicht ganz. Bisher können wir nur ihre Stimme hören. Aber wieso können wir sie hören? Ja, wieso? Frau von Hohenfels. Ich meine, Rita hat mich darauf gebracht. beziehungsweise ihr alter Plattenspieler. Sie hat doch diese Störgeräusche erwähnt, die sie plötzlich empfängt, seit sie in den Westflügel umgezogen ist. Genau. Die kommen angeblich von den Walkie-Talkies, die in der Polizeistation um die Ecke benutzt werden. Mhm. Ach. Und hier passiert genau das Gleiche. Ja. So? Nur, dass der Plattenspieler in diesem Fall ein Kinolautsprecher ist. Ach, was du nicht sagst. Richtig, Gabi. Ich hab doch gesagt, dass es eine logische Erklärung für die Stimmen geben muss. Ja, ja. Aber wartet mal. Sie wurde doch entführt. Wieso hat sie dann ein Walkie-Talkie? Keine Ahnung. Das müssen wir als nächstes herausfinden. Ja. Die gute Nachricht ist, sie kann nicht weit von ihr versteckt worden sein. Ja. Woher weißt du das? Na, wegen der Reichweite der Funkwellen. Oh. Ach so? Klar. Trotzdem ist das hier ein ziemlich weitläufiges Gelände. Wir können ja nicht jede Wohnung und jede Lagerhalle durchsuchen. Bestimmt nicht. Das würde ewig dauern. Da ist sie wieder. Ja. Hört ihr? Leute, hört ihr das? Was denn, Klößchen? Hä? Können Sie das noch lauter drehen, Herr Ambrosius? Ja, ich kann's versuchen. Da, der Eiswagen. Das stimmt. Bingo. Ich wusste gleich, dass mit diesem fiesen Eisverkäufer etwas nicht stimmt. Normalerweise lieben die mich. Und der war sowas von gemein zu mir. Sehr gut, Klößchen. Auf deine Ohren ist Verlass. Wohl eher auf seinen Magen. Ja. Aber nur weil der Eiswagen zu hören ist, heißt das ja noch lange nicht, dass der Eismann auch der Entführer ist. Stimmt. Aber zumindest kommen wir über den Standort des Eiswagens in die Nähe von Marie. Auch wieder richtig. Ja. Kinder, wir müssen umgehend die Polizei verständigen. Ja. Oh Gott. Wir können nicht länger warten. Wenn wir den Eiswagen finden, dann finden wir auch Marie Baurich. Und wenn nicht, dann... Dann gute Nacht, Marie, wie meine Oma immer zu sagen pflegt. Oh. Du bist wirklich unmöglich, Klößchen. Entschuldigung. Sorry. Oh Mist, bei meinem Papi ist dauernd besetzt. Mann. Aber wir sollten vielleicht lieber auf ihn warten, falls diese Entführer gefährlich sind. Du hast Marie doch gehört, Gabi. Wir müssen jetzt handeln. Herr Ambrosius, bitte versuchen Sie mit Gabis Handy weiter Ihren Vater, den Kommissar, zu erreichen. Mach ich. Und warten Sie dann so lange hier, bis er mit seinen Kollegen eintrifft. Mhm. Sagen Sie denen, sie sollen nach einem Eiswagen Ausschau halten. Genau. Ja, ist gut, aber was habt ihr denn jetzt vor? Na, was wohl? Wir retten Marie Baurich. Los, Leute. Los geht's. Inzwischen war es dunkel geworden und die Straße vor dem alten Kino war menschenleer. Auch von dem Eiswagen fehlte jede Spur und dummerweise konnte sich Klößchen nicht mehr genau daran erinnern, vor welchem der unzähligen Eingänge, die in die riesigen leerstehenden Fabrikhallen führten, der pink lackierte Wagen am Nachmittag geparkt hatte. Irgendwo hier müssen die Entführer Marie eingesperrt haben. So eine alte Fabrikhalle eignet sich ziemlich gut als Versteck. Tja, dann wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Hallen von vorn bis hinten zu durchsuchen. Ja. In diesem Moment bog der Eiswagen um die Ecke und hielt vor dem Fabrikgebäude. Zwei Männer stiegen aus. Oder wir heften uns einfach an die Fersen von den beiden Typen da. Okay. Willst du etwa andeuten, dass das die Entführer von Marie sein könnten? Na, was haben die denn wohl sonst hier auf dem total verlassenen Gelände verloren? Eis wollten sie ja laut eigener Aussage nicht verkaufen. Da könnte was dran sein. Und ob da was dran ist? 100 pro! Der Typ kam mir gleich verdächtig vor. Also nur weil er dir kein Eis verkaufen wollte, muss das ja nicht gleich heißen, dass er ein Entführer ist. Naja. Aber es heißt auch noch nicht, dass er kein Entführer ist. Genau. Los, wir schleichen uns vorsichtig an die beiden ran. Vielleicht können wir ja verstehen, was sie reden. Gute Idee, Gabi. Lasst uns hinter dem Müllcontainer da drüben verstecken. Der ist ziemlich nah dran. Aber wir müssen echt höllisch aufpassen, dass die beiden uns nicht entdecken. Also kein Mucks, okay? Okay. Okay. Alles klar. Hast du gehört, Oskar? Du musst jetzt unbedingt leise sein. Hast du verstanden? Brav. Die Übergabe hat ja wie am Schnürchen geklappt. War aber auch ein tierisch ausgefuchster Plan, Boss. Die Kleine mit dem Eiswagen anzulocken und dann schwupps, einfach einzusacken. Genial. Ach, nicht so laut, du Trottel. Oder willst du, dass hier gleich die Polizei auf der Matte steht? Entschuldige. Ist alles in Ordnung? Ja, ist nur meine Tierhaarallergie. Oh. Ja, aber hier sind doch weit und breit keine Tiere. Das hat mir der Junge mit seinem Kleffer vorhin eingebrockt. Oh. Heißt das etwa, dich hat irgendwer gesehen? Vorhin hat mich so ein Rollmops auf zwei Beinen genervt und wollte ein Eis kaufen. Aber keine Sorge. Der hatte nur Eis im Kopf. Also ich glaub ja wohl mein... Nicht so laut. Was war das? Hast du das gehört, Boss? Ich hab nichts gehört. Das kam von da drüben. Ich hätte schwören können, dass ich eine Stimme gehört habe. Seltsam. Hab mich wohl verhört. Ich sag doch, hier ist keiner. Jetzt beeil dich. Wir haben noch einiges auf der Uhr. Was steht als nächstes an, Boss? Wir müssen uns um die Kleine kümmern. Sie ist die Einzige, die uns wiedererkennen könnte. Und deshalb müssen wir sie schnell loswerden und dann nichts wie weg von ihr. Loswerden? Ja, was soll denn das heißen, Harry? Loswerden heißt loswerden. Jetzt schnappt ihr den Koffer und dann nichts wie rein da. Ja. Wir packen schnell unseren Krempel zusammen, beseitigen alle Spuren und dann holen wir uns die Kleine. Alles klar, Boss. Das war ganz schön knapp. Ja, zu knapp für meinen Geschmack. Der Kerl hat mich Rollmops auf zwei Beinen genannt. Das ist doch jetzt egal. Sie haben gesagt, dass Sie Marie loswerden wollen. Ja, dann müssen wir sie da jetzt sofort rausholen. Ja. Blitzmerker, die Frage ist nur, wie? Jungs? Ich glaube, ich habe eine Idee. Leise, Leute. Auf Zehenspitzen schlichen die Kinder den beiden Entführern hinterher in die leerstehende Fabrikhalle. Paul hatte den Koffer mit dem Lösegeld auf einer alten Werkbank abgestellt. Und während Harry irgendwelche Sachen in eine Plastiktüte stopfte, bewaffnete Paul sich mit einem Lappen und einer Sprühdose und wischte die Werkbank sorgfältig ab. Sie beseitigen Ihre Fingerabdrücke. Wir müssen uns beeilen. Könnt ihr Marie irgendwo sehen? Ich würde auf das verlassene Büro da hinten tippen. Wie sollen wir da hinkommen, ohne dass die beiden uns bemerken? Mist, wartet's nur ab. Was hast du denn vor, Gabi? Ich hab gar nichts vor. Das überlasse ich Oskar. Oskar? Er wird die beiden Gangster ablenken. Und wir schleichen uns zu dem Büro. Wie soll Oskar denn mit zwei ausgewachsenen Männern fertig werden? Das wirst du gleich sehen. Los, Oskar! Jetzt! Oh, oh nein! Es kommt denn der Köter auf einmal her? Was soll das? Vorsicht! Nicht doch! Au! Ich hab dich gebissen! Warte! Zieh ich das Fell über die Ohren! Schnapp dir den Klepper! Ich kann nicht sehen! Meine Allergie bringt mich noch um! Mein Bein tut alles weh! Stell dich nicht so an! Schnapp dir den Hund! Bleib stehen, du bist wie... Na warte! Ich krieg dich schon! Schnell, Jungs! Wir sind abgelenkt! Zum Büro! Ja! Oh Mann! Abgeschlossen! Mist! Wow! Wie kriegen wir das Ding auf? Karl, hast du einen cleveren Einfall? Zur Seite! Wo hast du denn den Hammer her? Der hat da gelegen. Wow, so kennen wir dich ja gar nicht, Karl. Manchmal ist der einfachste Weg der cleverste. Ich will euch ja nicht hetzen, Leute, aber ich glaube, Oskar kann die Typen nicht mehr lange abhängen. Du hast recht, wir müssen uns beeilen. Schnell. Marie? Bist du hier irgendwo? Hallo? Hilfe, ich bin hier drin. Sie ist im Schrank. Oh, Marie! Da bist du ja! Zum Glück! Bin ich froh! Was? Ihr? Aber wie? Wir sind hier, um dich zu befreien. Wir haben deine Hilferufe über Funk gehört. Wie hast du das gemacht? Na, hiermit. Dieses Walkie-Talkie konnte ich dem einen von den beiden Entführern gleich am ersten Abend nach der Entführung stibitzen. Der andere war stinksauer, weil er dachte, sein Kumpel hätte es verloren. Die haben sich tierisch gestritten. Super gemacht, Marie. Aber jetzt nichts wie raus hier. Ja, los. Nicht so voreilig. Ist das hier euer Köter? Oskar! Lassen Sie Oskar sofort runter. Sie tun ihm weh. Ja. Oh Gottchen. Die kleine Ratte hat mich ins Bein gebissen. Das tut weh. Geschieht Ihnen ganz recht. Ja, Schluss mit lustig. Wir haben keine Zeit für sowas. Oh. Oh. Wir ist völlig egal, wer ihr seid oder wie ihr uns auf die Schliche gekommen seid. Euer kleines Abenteuer endet jetzt! Verdammt, die Bullen sind im Anmarsch! Mist! Da habt ihr ja noch mal Glück gehabt. Ja. Los, Paul! Schnapp dir den Koffer und dann nichts wie weg hier! Hier habt ihr eure gemeingefährliche Bestie wieder! Los, weg! Hey! Komm schon! Oskar! Sie, gemeiner Tierquäler, sie! Tut mir so leid, Oskar. Das hast du ganz toll gemacht. Dafür gibt's nachher eine riesengroße Belohnung, ja? Na super! Jetzt können sich die Typen einfach aus dem Staub machen. Hier ist doch nur Geld, Tim. Hauptsache Marie ist nichts passiert. Ja. Und uns auch nicht. Geht es dir gut, Marie? Ja. Ihr seid gerade noch rechtzeitig hier aufgetaucht. Ich bin euch so dankbar. Oh, was war das denn? Das kam von draußen. Da ist irgendwas explodiert. Los, sehen wir nach. Ja, los! Die Kinder staunten nicht schlecht, als sie auf der Straße vor der Fabrikhalle angekommen waren. Die Motorhaube des Eiswagens brannte lichterloh. Harry und Paul standen wie zwei begossene Pudel in Handschellen daneben, gut bewacht von zwei Polizisten. Kommissar Glockner kam kopfschüttelnd auf seine Tochter und ihre Freunde zugelaufen. Sag mal, Spinnig. Herr Glockner. Was habt ihr denn bitte schön hier an diesem Tatort zu suchen? Sei nicht sauer, Papi. Darf ich vorstellen? Marie Baurich. Hallo, Herr Glockner. Aber, das gibt's doch gar nicht. Wie habt ihr sie gefunden? Es ist eine sehr lange Geschichte, Herr Glockner. Ja. Fast schon filmreif. Stummfilmreif. Ja, da fehlen mir jetzt allerdings auch die Worte. Na, egal. Die Hauptsache ist, dass Marie gerettet wurde und die Schurken hinter Schloss und Riegel wandern. Eine Frage habe ich allerdings noch. Wie habt ihr das eigentlich mit dem Eiswagen gemacht? Wir? Ich dachte, das wären Sie gewesen. Ja. Ja. Nein, als wir eintrafen, stand die Kühlerhaube des Eiswagens schon in Flammen. Ich glaube, ich kann da etwas Licht ins Dunkel bringen. Was? Herr Ambrosius! Herrn Ambrosius gehört das alte Stummfilmkino da drüben. Genau. Ja. So, so. Und Sie wissen also, wie das mit dem Eiswagen hier passiert ist? Naja, ich weiß nur, dass Zelluloid eines der brennbarsten Materialien der Welt ist. Was? Aus Zelluloid werden die Streifen hergestellt, auf denen die Filme drauf sind. Naja, und vielleicht hat ein alter, verwirrter Mann ja den Eiswagenmotor mit einem Filmprojektor verwechselt und dort einen Film eingelegt. So verwirrt kommt mir der alte Mann gar nicht vor. Tja, er hat wohl hin und wieder seine hellen Momente. Apropos Filmprojektor, da war doch noch was. Und nun ratet mal, was da im Hintergrund so gemütlich vor sich hinsucht. Genau, das ist der Filmprojektor in Herrn Ambrosius' niegelnagelneu renoviertem Kino. Maries Papa hat ihm aus Dankbarkeit eine dicke, fette Spende zukommen lassen. Heute steigt dort die Geburtstagsfeier für Gabis Oma. Und der alte Herr Ambrosius sitzt trotz seiner Arthrose höchstpersönlich in seinem schicksten Anzug am Klavier und haut zu den wunderbaren alten Familienfilmen kräftig in die Tasten. Das war wunderbar, danke. Oh, danke, danke. Bravo. Herr Ambrosius, Sie sind ja so ein begnadeter Klavierspieler. Bravo. Ein genialeres Geburtstagsgeschenk hättest du deiner Oma gar nicht machen können, Gabi. Ja, oder? Die Überraschung ist echt gelungen. Sowas von. Ich danke euch, Kinder, und dir ganz besonders, Gabi. Dieser Stummfilm-Nachmittag ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Ach, und was ist mit der Heizdecke von mir und Margot zum 75.? Heizdecke? Ach ja, die landet auf Platz 2, mein lieber Emil. War auch nur ein Witz, Mama. Oh. Natürlich. Dann mal ab ans Buffet, mein Junge. Mal sehen, was deine Frau uns da Schönes kredenzt hat. Oh, da würde ich mich anschließen. Musizieren macht Spaß,